ich an den Tor. Anderen die Ohren. Nanny wollte also für ihre Schwester spielen, unter anderem Namen. Sie schien also nicht mehr böse auf sie zu sein.